Und Jahwe redete mit Mose also, nimm Aaron samt seinen Söhnen, dazu die Kleider, das Salböl, den Sündopferfahn, die beiden Widder, sowie den Korb mit dem Ungesäuerten, und versammle die ganze Gemeinde vor der Türe des Offenbarungszeltes. Da tat Mose, wie ihm Jahwe befohlen hatte, und die Gemeinde versammelte sich vor der Türe des Offenbarungszeltes. Da sprach Mose zu der Gemeinde, dies ist, was Jahwe zu tun befohlen hat. Hierauf ließ Mose Aaron und seine Söhne antreten und wusch sie mit Wasser. Sodann legte er ihm den Leibrock an, umgürtete ihn mit dem Gürtel, bekleidete ihn mit dem Obergewand und legte ihm das Schulterkleid an, sodann band er ihm die Binde des Schulterkleids um und befestigte es so an ihm. Hierauf legte er ihm die Tasche an und setzte in die Tasche die Urim und die Tummim. Sodann setzte er ihm den Kopfbund aufs Haupt, auf der Vorderseite des Kopfbunds aber befestigte er das goldene Stirnblatt, das heilige Diadem, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Sodann nahm Mose das Salböl, salbte die Wohnung und alles, was sich in ihr befand, und weihte es so. Auch sprengte er davon auf den Altar, siebenmal, und salbte den Altar samt allen seinen Geräten, sowie das Becken samt seinem Gestelle, um sie so zu weihen. Sodann goss Mose einen Teil des Salböls auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn so zu weihen. Hierauf ließ Mose die Söhne Aarons herantreten, bekleidete sie mit Leibröcken, umgürtete sie mit einem Gürtel und setzte ihnen Mützen auf, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Sodann brachte er den Sündopferfahn herzu, und Aaron und seine Söhne stemmten die Hand auf den Kopf des Sündopferfahn. Dann schlachtete ihn Mose, nahm das Blut, strich es mit dem Fingerringsum an die Hörner des Altars und entzündigte so den Altar, das übrige Blut aber goss er am Altar auf den Boden. So weihte er den Altar, indem er die Sühnehandlungen an ihm vollzog. Sodann nahm er das ganze Fett, welches die Eingeweide bedeckte, das Anhängsel an der Leber und die beiden Nieren samt dem Fett daran, und Mose ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Den Farn aber samt seinem Fell, seinem Fleisch und seinem Mist verbrannte er außerhalb des Lagers, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Sodann lief er den Widder zum Brandopfer herzubringen, und Aaron und seine Söhne stemmten die Hand auf den Kopf des Widders. Dann schlachtete ihn Mose und sprengte das Blut ringsum an den Altar. Den Widder aber zerlegte er in seine Teile, sodann ließ Mose den Kopf, die Stücke und das Fett in Rauch aufgehen. Die Eingeweide aber und die Beine wusch er mit Wasser, sodann ließ Mose den ganzen Widder auf dem Altar in Rauch aufgehen als ein Brandopfer lieblichen Geruchs, als eine Jahwe dargebrachte Feuerspeise, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Hierauf ließ er den anderen Widder, den Einsetzungswidder, Herz obringen, und Aaron und seine Söhne stemmten die Hand auf den Kopf des Widders. Dann schlachtete ihn Mose, nahm etwas von dem Blut und strich es an das rechte Ohrläppchen Aarons, sowie an seinen rechten Daumen und seine rechte große Zehe. Sodann ließ Mose die Söhne Aarons herantreten und strich etwas von dem Blut an ihr rechtes Ohrläppchen, sowie an ihren rechten Daumen und ihre rechte große Zehe, das übrige Blut aber sprengte Mose ringsum an den Altar. Sodann nahm er das Fett, den Fettschwanz samt all, dem Fett an den Eingeweiden, das Anhängsel an der Leber und die beiden Nieren samt ihrem Fette, sowie die rechte Keule. Dazu nahm er aus dem Korbe mit dem Ungesäuerten, der vor Jahwe stand, einen ungesäuerten Kuchen, einen mit Öl angemachten Brotkuchen und einen Fladen und legte sie zu den Fettstücken und zu der rechten Keule. Dann gab er alles miteinander Aaron und seinen Söhnen in die Hände und webte es als Webe vor Jahwe. Hierauf nahm es ihnen Mose aus den Händen und ließ es auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen als ein Einsetzungs-, opferlieblichen Geruchs, als ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer. Sodann nahm Mose die Brust von dem Einsetzungswidder und webte sie als Webe vor Jahwe, sie fiel Mose als Anteil zu, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Sodann nahm Mose einen Teil des Salböls und des Blutes, das sich auf dem Altar befand, und sprengte es auf Aaron und seine Kleider, sowie auf seine Söhne und ihre Kleider, und weihte so Aaron und seine Kleider, sowie seine Söhne und ihre Kleider. Hierauf gebot Mose Aaron und seinen Söhnen, kocht das Fleisch vor der Türe des Offenbarungszeltes und verzehrt es daselbst samt dem Brote, welches sich in dem zum Einsetzungsopfer gehörenden Korbe befindet, wie ich angewiesen wurde durch den Befehl, Aaron und seine Söhne sollen es verzehren. Was von dem Fleisch und dem Brot übrig bleibt, müsst ihr verbrennen. Und sieben Tage lang dürft ihr nicht von der Türe des Offenbarungszeltes hinweggehen, bis zu dem Tage, wo die zu eurer Einsetzung bestimmte Zeit um ist, denn sieben Tage hindurch soll er euch die Hand füllen. Wie er heute getan hat, so hat Jahwe weiter zu tun geboten, um euch Sühne zu schaffen. 7 Tage hindurch müsst ihr Tag und Nacht vor der Türe des Offenbarungszeltes bleiben und die Anordnungen Jahwes befolgen, sonst müsstet ihr sterben, so ist mir's geboten. Aaron aber und seine Söhne taten alles, was Jahwe durch Mose befohlen hatte.